Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Der Bauer und der Windmüller. Die Luft ist kühl, es weht der Wind. Der Bauer zieht zur Mühl geschwind. Ei, denkt der brave Bauersmann, da bind ich meinen Esel an. Der böse Müller hat's gesehen und lässt sogleich die Mühle gehen. Den Esel zieht es fort, o Graus! Der Müller guckt zum Loch heraus. Am Schwanz hängt sich der Bauer an, was ihm jedoch nicht helfen kann, denn sie, die Haare halten nicht. Bums liegt er da, der arme Wicht. Der Müller aber mit Vergnügen sieht in der Luft den Esel fliegen. Jetzt endlich bleibt die Mühle stehen, doch um den Esel ist's geschehen. Hier siehst du nun auf einem Karren den Abgeschiedenen heimwärts fahren. Und als der Bauer kam nach Haus, fuhr seine Frau zur Tür heraus, mit einem Besen groß und lang macht sie dem Bauern Angst und Bang. Der Bauer nimmt die Säge und wehrt sich ab die Schläge. Ein Sägezahn trifft ganz genau ins Nasenloch der Bauersfrau. Die Nase blutet fürchterlich. Der Bauer denkt, was kümmert's mich? Zur Mühle geht der Bauersmann und fängt sogleich zu sägen an. Racks, knacks, da bricht die Mühle schon. Das war des bösen Müllers Lohn. Der böse Müller aber kroch schnell aus dem offenen Mühlenloch. Ende von Der Bauer und der Windmüller. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de.